Und die ihr glaubt, folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Denn wer den Fußstapfen des Satans folgt, der gebietet das Schändliche und Verwerfliche. Ja, weil Shaitan ist es ja, der diese Dinge ins Herz wirft, die dann zu so viel Übel führen. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit würde niemand von euch jemals lauter sein. Allah aber läutert, wen er will, und Allah ist allhörend und allwissend. Und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss und Wohlstand besitzen, nicht schwören, sie würden den Verwandten, den Armen und denjenigen, die auf Allahs Weg ausgewandert sind, nichts mehr geben. Sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Liebt ihr es selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Allah ist allvergebend und barmherzig. Der Hintergrund von diesem Vers, dieser Ayah, ist, dass als auf unsere Mutter Aisha diese Verleumdung ausgesprochen wurde, radiallahu anha, waren daran, wie wir schon sagten, die Munafiqin, die Heuchler beteiligt, mehr oder weniger alle. Und unter diesen, die das Gerücht verbreiteten, waren aber auch drei rechtschaffene, aufrichtige Gläubige beteiligt. Ja, der Rest schwieg darüber, aber diese drei hatten sich daran beteiligt. Davon war einer Hassan bin Thabit und der andere und ein weiterer war Misdah bin Uthatha. Und dieser war ein Verwandter von Abu Bakr, radiallahu an, ein Auswanderer aus Mekka gekommen, und er war arm. Und Abu Bakr pflegte diesen regelmäßig mit Gütern, mit Geldern zu versorgen. Das heißt also, ein ärmlicher Verwandter von Abu Bakr. Wer war nochmal Abu Bakr? Der Vater von Aisha. Und dieser Verwandter war mit darin involviert, die Tochter von demjenigen, der ihn versorgte, materiell versorgte, diese zu, ja, in ein Gerücht zu involvieren. Und als Abu Bakr das also erfuhr, radiallahu an, dass mit seiner Tochter so umgegangen war, Unrecht getan wurde, da sagte er, diesem werde ich nichts mehr geben. Und daraufhin offenbarte Allah diesen Vers, weil Allah wollte etwas anderes. Allah wollte den edelsten Charakter in den Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, sehen. Und Allah gebot also, nein, diejenigen, die Wohlstand und Überfluss haben, die sollen nicht so schwören, dass sie den Armen und Verwandten nichts mehr geben, sondern sie sollen verzeihen und das übersehen. Liebt ihr denn nicht, dass Allah euch verzeiht? Was für ein großartiger Vers. Wir machen doch auch tagtäglich Fehler und vernachlässigen viele Dinge. Und Allah versorgt uns trotzdem immer weiter. Und als Abu Bakr radiallahu an diesen Vers hörte, sagte er sofort, Bala wallahi ana, inna nuhibbu an taghfira lana rabbana. Ja doch, bei unserem Herrn, bei Allah, gewiss, wir lieben es, dass du uns vergibst, unser Herr. Und man sagt, er verdoppelte sogar danach die Gelder, die er diesem Verwandten zukommen ließ. Und das ist ja noch schwerer, jemanden zu geben, ist ja schon schwer genug, aber jemand, der uns persönlich verletzt hat, ihn zu geben und dann nicht nur einmal zu geben, sondern regelmäßig, und das war Abu Bakr as-Siddiq, der ist als Siddiq in die Geschichte eingegangen, radiallahu an, und das kann nur jemand schaffen, der aufrichtig für Allah Gutes tut. Gewiss, diejenigen, die den ehrbaren, unachtsamen, gläubigen Frauen Untreue vorwerfen, sind verflucht im Diesseits und Jenseits. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Hier also, wer so etwas ausspricht, die Ehre einer anderen versucht zu beschmutzen. Und hier wird vor allem, die Frauen werden hier vor allem in Schutz genommen. Ja, und das heißt also, bevor man den Mund aufmacht, einen Zweifel aussprechen möchte über irgendein unschuldiges Mädchen, über eine Frau, ja, dann ist man, wenn man das fälschlicherweise macht, dann ist man fern von Allahs Barmherzigkeit. Allah spricht hier den Fluch für solche Menschen aus. Selbst wenn man einen Zweifel hat, lieber versuchen, Entschuldigungen zu finden. Selbst wenn man etwas Eindeutiges sehen sollte, entweder versuchen, das zu verbessern, jemandem zu helfen oder einfach schweigen. Ja, bevor nicht absolute Notwendigkeit da ist oder Sicherheit sowieso da ist. Ansonsten ist der Sündiger und fern von Allahs Barmherzigkeit, der so etwas ausspricht. Ja, und Allah möchte auch nicht und will auch nicht, wie wir in dieser Ayah schon gelesen haben, dass diejenigen, die möchten und wollen, dass sich Schamlosigkeiten in der Gesellschaft verbreiten. Ja, Allah verurteilt diese Menschen. Denn etwas, was ausgesprochen wird, das wird dann auch leicht auf der Zunge und wird auch, ja, die Hemmschwelle wird einfach geringer. Und vor allem natürlich die Menschen, die involviert sind, für die ist es ein besonders großer Schlag. Und Allah schützt diese Menschen. Am Tag, da ihre Zungen und ihre Hände und ihre Füße gegen sie Zeugnis ablegen werden über das, was sie zu tun pflegten. An jenem Tag wird Allah ihr wahres Gerichtsurteil in vollem Maß zukommen lassen. Und sie werden erfahren, dass Allah die offenkundige Wahrheit ist. Schlechte Frauen gehören zu schlechten Männern und schlechte Männer gehören zu schlechten Frauen. Gute Frauen gehören zu guten Männern und gute Männer gehören zu guten Frauen. Freigesprochen sind diese von dem, was man über sie redet. Für sie wird es Vergebung und ehrenvolle Versorgung geben. Ja, die üble Rede geht von einem zum nächsten. Der eine sagt es und der andere nimmt es auch auf. Er sagt nicht Stopp. Preis sei dir, uns steht so etwas, preis sei Allah, uns steht nicht zu, da so etwas zu sagen. Ja, und die üble Rede führt zu einem weiteren Übel und zu einem weiteren. Und ein Übel ist sicherlich auch, dass derjenige, der in solchen Gerüchten involviert ist, auch denken kann, dass wenn jetzt eh alle von mir so schlecht denken, dann kann ich das jetzt auch tun. Jetzt ist eh alles egal und das soll man auch nicht in einer Gesellschaft motivieren. Die Schamhaftigkeit ist deswegen auch etwas sehr Wichtiges in der islamischen Gesellschaft. Und ein weiterer wichtiger Grund, und über den wird dann gleich in den nächsten paar Ayat gesprochen, ist, dass diese uneindeutigen Situationen, diese zweifelhaften Situationen auch oft leider passieren, weil die Hijab-Regelungen, über die wir gleich sprechen werden, diesen nicht gefolgt wird. Und deswegen wird es in dieser Sura auch um dieses gehen. Wir haben ja schon gelesen, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, und nähert euch nicht mal der Unzucht. Und dieses nicht mal nähern bedeutet also nicht nur, dass die Tat selber vermieden werden muss, sondern auch alle Wege, die zu solch einer Tat führen könnten, auch diese Wege schon nicht begangen werden sollen, damit diese Tat erstmal gar nicht entstehen kann oder schon im Keim erstickt wird, weil sie einfach zu solchen Übeln im Individuum, in der Gesellschaft und im Jenseits ohnehin einfach als Konsequenz hat. Und zu diesen Regeln gehört: O die ihr glaubt, betretet nicht andere Häuser, die nicht eure eigenen Häuser sind, bis ihr euch bemerkbar gemacht und ihre Bewohner gegrüßt habt. Das ist besser für euch, auf das ihr bedenken möget. Wenn ihr niemanden darin findet, dann tretet nicht ein, bis man es euch erlaubt. Und wenn man zu euch sagt, kehrt um, dann kehrt um. Das ist lauterer für euch. Und Allah weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Jetzt ist das natürlich für uns im westlich-deutschen vor allem Kontext ein wenig schwer zu verstehen. Warum sollte jemand zu mir reinkommen, ohne vorher um Erlaubnis zu bitten? Unsere Türen sind ja ohnehin geschlossen. Manchmal gibt es sogar auch diese Klingelanlagen und natürlich kriege ich mit, wenn jemand reinkommen möchte, weil das in unserer Kultur, in unserer Zeit vor allem auch, hier war es bestimmt auch vielleicht mal anders, einfach nicht mehr gang und gäbe ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, der Koran ist für alle Zeiten und auch für alle Kulturen herabgesandt worden und es gibt immer noch viele Kulturen und damals, als der Koran offenbart wurde, war es sicherlich so, dass viele Häuser, wenn überhaupt Türen, hatten, dann waren diese nicht verschlossen unbedingt und manche hatten gar keine Türen, sondern auch einfach nur Vorhänge oder sie hatten eine Tür, aber die blieb tagsüber einfach geöffnet und in einer Gesellschaft, wo es diese Hemmschwellen einfach nicht gab, war es wohl dann auch ganz normal, dass zum Beispiel Freunde des Ehemannes, Freunde der Söhne einfach rein und raus gehen konnten und zu Hause sind die vielleicht schon erwachsenen Töchter oder die Ehefrau ist da oder andere Familienmitglieder, die natürlich dann in einem Zustand sein können, der für fremde Augen einfach nicht angemessen ist. Oder man ist in einer solchen Handlung beschäftigt, die auch einfach privat ist und man nicht möchte, dass andere einfach da reinplatzen können. Und in einer Gesellschaft, wo so etwas gar nicht gang und gäbe war, um Erlaubnis zu bitten, wo es einfach eine Art von Wärme von Kultur gab, dass man einfach rein und raus gehen konnte, es würde sogar vielleicht als wenig unverschämt gelten, jemanden nicht einlassen zu wollen. Dort wurde hier also Erziehung gegeben, dass nein, Privatsphäre ist ein großes Gut und dieses um Erlaubnis bitten und dem anderen auch seine Privatsphäre zugestehen, ist ein großes Gut und daran sollt ihr euch halten. So weit sogar, dass wenn ihr vor der Tür steht und ihr wisst, jemand ist drin, aber euch signalisiert wird, dass jetzt gerade geht's nicht, vielleicht später könnt ihr bitte zurückgehen, dass man das nicht übel nimmt, zurückgeht. Und das ist natürlich, das zu schaffen, das nicht übel zu nehmen, ist natürlich in vielen Kulturen vielleicht schon eine Herausforderung, aber Allah nichtsdestotrotz fordert das von den Gläubigen. Ja, man kann sich jetzt zum Beispiel vorstellen, auch dass wenn jemand übel gesinnt ist, eine niedere Moral hat und zum Beispiel weiß, dass eine Frau unbeschützt alleine zu Hause ist und er sich das einfach zunutze macht, dass man kann ja rein und raus, wie man möchte, dann wäre das natürlich, könnte zu weiteren Übeln führen und das wird also schon im Keim erstickt. Ja, so wie wir manchmal vielleicht unsere Kinder, gibt ja diese kleinen Heizungen, die auch diese Gasbrenner Und man sagt dem Kind schon 3 Meter davor, dass hier, bis hierhin darfst du noch nicht mal, aus Angst, dass es sich vielleicht verbrennen könnte. Mit Sinna ist es genauso. Es ist eine so gefährliche und so verwerfliche und so gesellschaftszerstörerische Tat, dass von weitem schon die Grenzen gezogen werden, dass nee, noch nicht mal hierhin. Nicht mal hierhin, warum? Weil vielleicht kann es dazu führen. Es führt einfach zu Uneindeutigkeiten. Es entraubt manchen einfach den Schutz, den sie brauchen, um ihre Würde und Integrität einfach besser wahren zu können. Und Allah erwähnt, das ist azka lakum, das ist reiner, lauterer für euch. Die Iman-Leute sind angesprochen. Also auch das, sich an solchen gesellschaftlichen Gepflogenheiten zu halten, gut, für uns ist es jetzt sowieso eine Sache, die Teil unserer Gesellschaft schon ist. Aber sagen wir mal, es wäre jetzt etwas Neues für uns, wir müssten das dazulernen. So war es damals für die Gesellschaft, in der Koran offenbart wurde, war das etwas Neues. Dann müssen wir auch das annehmen, auch das ist eine Anforderung von Iman, dass man sich an solche Dinge hält. Die Häuser, die Wohnungen, die Heimstätten sind ein Ort des Friedens, ein Ort der Sicherheit. Und wenn dort jederzeit jemand rein und raus kommen könnte, ohne um Erlaubnis zu bitten, dann wäre die Privatsphäre nicht geschützt. Ja, aber das muss man vielleicht jetzt in unserem Kontext nochmal, wir sind eher westlich und die meisten von uns wohnen auch in solchen Kulturkreisen, das ist nicht etwas, was wir betonen müssen, weil es sowieso schon in unseren Gesellschaften sehr betont ist, Privatsphäre wird groß geschrieben. Bei uns müsste man vielleicht sogar die Gastfreundschaft ein bisschen eher betonen, weil die wieder ein bisschen vernachlässigt wird. Und das ist wieder dieses Mittelmaß in allen Dingen. Und das zu finden ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und Allah weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Es ist für euch keine Sünde, unbewohnte Häuser zu betreten, in denen sich ein Nießbrauch für euch befindet. Allah weiß, was ihr offen tut und was ihr heimlich tut. Unbewohnte Häuser sind, damit sind gemeint, öffentliche Häuser wie Krankenhäuser oder Ämter oder solcherlei Häuser, wo man nicht jetzt jemand bestimmten fragen muss, die sind nicht zum Wohnen da, da kann jeder rein und rausgehen, das ist natürlich dann kein Problem. Nun wird ein weiterer Weg genannt, der zu Sinna, zu Unzucht führen könnte, der dann dementsprechend auch vermieden werden sollte. Sagt zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Das ist lauterer für sie. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was sie machen. Denn der Blick ist ja derjenige, der eigentlich bis hin zu Unzucht dann führt. Ja, die Augen sehen etwas und ob es erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, versucht man das dann in die Tat umzusetzen und versündigt sich dann. Ja, deswegen, wer die Blicke schon kontrolliert, der hat schon ein großes Gut gewonnen. Und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken. Ja, also nicht, dass man jetzt auch sagt, wieso die Männer müssen sich ja nicht verschleiern in dem Sinne, deswegen dürfen wir sie auch angucken. Nein, auch die gläubigen Frauen sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten und ihren Schmuck nicht offen zeigen. Außerdem, was sonst sichtbar ist. Ihren Schmuck nicht offen zeigen. Jetzt haben wir ja schon gelesen, zu Schmuck gehört natürlich alles, was einen schmückt, wie das Wort schon sagt. Das könnte von Schminke bis hin zu Schmuck selber, alles ist damit gemeint. Was mit Schmuck auch gemeint ist, wie wir im Koran selber schon gelesen haben, خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ und nehmt und legt euren Schmuck an bei jeder Moschee. Und wir hatten ja damals gelesen, dass damit die Kleidung gemeint ist. Die Kleidung schmückt den Menschen auch. Das heißt, wenn die Kleidung der Frau in sich attraktiv ist und eine schmückende Kleidung ist, das kann jetzt die Art und Weise sein, wie man sie trägt oder der Stoff selber sein, der sehr besonders ist, wie auch immer, das kann auch nach Kultur sehr verschieden sein, dann muss über diesen Stoff auch etwas angezogen werden. Das kann ein großes Tuch sein, das über einen geschlungen wird. In manchen Kulturen wird ein Mantel darüber angezogen. In manchen Kulturen wird ein großes Tuch von oben bis nach unten geschlungen. Das kann nach Kulturen sehr verschieden sein, aber die Art und Weise, wie eine Frau sich in der Öffentlichkeit zeigt, ist auf jeden Fall eine andere, wie sie sich vor zu Hause kleidet, wo jedermann sie sehen kann, also jeder, der ihr nahesteht, sie sehen kann. Da muss ein Unterschied sein. An etwas, was an sich Schmuck oder schmückend ist, muss also verborgen werden. Und dann heißt es, außer was davon sich selbst zeigt, Das kann die Größe der Frau sein, die kann sie ja nun mal nicht verbergen. Oder der Wind weht mal so, dass mal etwas verrutscht. Das ist natürlich dann kein Problem, muss man auch keine Panik dann bekommen. Aber man sollte schon dafür eigentlich gesorgt haben, dass nichts verrutscht. Nicht, dass man sowieso schon alles so trägt, dass es ständig runterfällt oder ständig etwas offenbar wird. Dafür sollte man natürlich das Bestmögliche versuchen. Wenn etwas aber dann selber offenbar wird, durch Umstände, durch etwas, was man nun mal auch nicht bedecken kann, weil es einfach vielleicht prominent ist, wie dem auch sei, das ist natürlich dann außerhalb der Möglichkeit der Frau. Und sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen, also über die Brust schlagen, und ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten. Ja, jetzt geht die Liste weiter, vor wem sie das zeigen dürfen. Ja, aber wenn wir nochmal darauf gehen, ihr Chumurihinna, Chimar, ist das, womit man den Kopf bedeckt. Ihre Tücher, also ihre Kopftücher, was die Qualität dieses Kopftuches aber sein muss, dass es über die Brust reicht. Weil hier heißt es ganz deutlich, es muss über diesen Körper, über diese Körperteil muss es auf jeden Fall gezogen werden. Das Wort Khamr ist ja auch für das Berauschende, wird das benutzt, weil es den Verstand bedeckt. Aus derselben Wortwurzel ist also auch Chimar, was den Kopf bedeckt. Ja, also das Bedecken steckt in dem Wort schon drin. Und wie gesagt, so anziehen, dass die Brust damit auch bedeckt wird. Nicht wie eine Mütze auf den Kopf nehmen und die Brust liegt quasi frei da. Frei in dem Sinne, dass das Tuch darüber nicht reicht und man nur halt ein anderes Kleidungsstück darüber trägt. Nein, das soll besonders bedeckt werden. Auch genauso das Tuch nicht nach hinten über die Schultern werfen und somit die prominenteste Körperteil der Frau, was jede Modeindustrie auch sehr gut auszubeuten weiß und diese Körperteil der Frau sehr besonders hervorhebt, weil sie weiß, dass das eine besondere Eigenschaft, eine besondere Schönheit der Frau offenbart, sie besonders attraktiv macht. Und genau das soll die gläubige, die anständige Frau, und das war bei den Christen und Juden nicht anders, das soll die gläubige und die würdevolle, anständige Frau, soll das zu bedecken wissen. Und ihren Schmuck nicht offen zeigen. Und wie gesagt, jetzt werden die genannt, vor denen sie diese Einschränkung in der Art und Weise, wie sie sich zeigen darf, nicht befolgen muss. Aber in dieser Liste von denen, vor denen sie ihren Schmuck nicht verbergen muss, gibt es auch wieder Unterschiede. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Erstmal sind da die Ehegatten. Und zwischen Ehegatten natürlich darf jeglicher Schmuck gezeigt werden. Die Frau soll sich natürlich auch pflegen und der Mann genauso soll für die Ehefrau eine schöne Erscheinung sein, soweit man kann, nach den Mitteln, die Allah einem halt zur Verfügung gestellt hat. Der erste Level ist quasi also für den Ehemann. Vor ihm darf man also, ist natürlich erlaubt, sich so zu zeigen, wie man möchte. Danach werden die Väter genannt. Jetzt ist auch wichtig zu verstehen, dass zwischen Ehegatten und Vätern natürlich ein Unterschied ist. Die Freiheiten, die man vor dem Ehemann genießt, die kann man natürlich nicht vor den Vätern genießen, aber wenn der Vater dich ohne Kopftuch mal sieht, wenn der Vater dich ohne Kopftuch sieht, natürlich hat dich aufgezogen oder mal mit Kleidern, mit denen man halt auch zu Hause mal ist, das ist natürlich in Ordnung, aber die Freiheit wie vor dem eigenen Mann, vor dem man ja gar keine Grenzen pflegen muss, ist natürlich, das gebietet unsere Schamhaftigkeit und der Anstand einer schamhaften Frau einfach und der Schamhaftigkeit innerhalb einer Familie, dass da auch gewisse Grenzen gewahrt werden müssen. Danach werden die Schwiegerväter. Der Schwiegervater ist wieder ein wenig anders als der eigene Vater, aber auch vor ihm kann sie ihren Schmuck im anderen Maße als vor dem Ehemann, aber auch zeigen. Dann gibt es dann die Nächsten, ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten, ihren Söhnen, den Söhnen ihrer Ehegatten, da gibt es auch wieder natürlich Unterschied, eigene Söhne sind was anderes als Stiefsöhne, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und den Söhnen ihrer Schwestern. Ja, und das sind alles, jetzt werdet ihr sagen, ja, was genau darf ich denn jetzt zeigen und was nicht? Das ist nach Kultur sehr verschieden, aber die Schamhaftigkeit sollte auf keinen Fall vernachlässigt werden. Das heißt, sehr enge Kleidung, durchsichtige Kleidung, bestimmte Grenzen zu übertreten, also Dinge zu zeigen, die wirklich, die man nur vor dem Ehemann zeigt. Dann heißt es weiter, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder, also Neffen und den Söhnen ihrer Schwestern, ihren Frauen, das sind die Frauen, mit denen man halt Umgang pflegt. Manche Ausleger sagen auch, das sind die Frauen, von denen man weiß, dass sie vertrauenswürdig sind, dass sie nicht Geheimnisse ausplaudern, also nicht, denen man nicht vertrauen kann. Dann die ihre rechte Hand besitzt. Das sind die Knechte, die wie ein Mitglied des Hauses sind. Vor denen sind also auch mehr Freiheiten als jetzt völlig in der Öffentlichkeit in Ordnung. Dann den männlichen Gefolgsleuten, die keinen Geschlechtstrieb mehr haben. Also das muss schon klar sein, dass dieser aufgrund seiner Armut, der will wirklich nur Geld verdienen und überleben, der hat einfach nicht diesen Blick, der würde niemals auf so etwas kommen, er hat auch nicht ein gewisses Alter nicht mehr, da müssen schon bestimmte Sachen geachtet werden. Auf jeden Fall sind da auch mehr Freiheiten als in völliger Öffentlichkeit. Den Kindern, die auf die Blöße der Frauen noch nicht aufmerksam geworden sind. Ja, aber natürlich in einer Gesellschaft, wo die Medien wirklich nichts unversucht lassen, um den Kindern auch die Unschuld zu nehmen, da muss man dann auch nochmal überlegen. Aber das Gesetz ist auf jeden Fall da, den Kindern, die noch klein sind, die noch nicht diese Dinge kennen, vor denen muss man die hat man auch mehr Freiheiten, sich zu zeigen zu können, den Schmuck zu zeigen. Und sie sollen ihre Füße, was sollen die Frauen also noch achten? Sie sollen ihre Füße nicht aneinander schlagen, damit nicht bekannt wird, was sie von ihrem Schmuck verborgen tragen. Damit ist der stolzierende Gang gemeint, dass man so klackernd und mit dem Geschmeide und mit dem Schmuck klirrend die Straße entlang geht, dass wirklich jeder hinterher guckt, sondern man soll mit Würde und Anstand sich in der Welt bewegen. Also es heißt nicht, das eine Extrem, die Frauen sollen gar nicht mehr rausgehen. Nein, sie sollen rausgehen, aber Würde und Anstand sind Dinge, die einen gläubigen Menschen nicht verlassen sollten. Wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr Gläubigen, auf dass es euch wohl ergehen möge. Ja, schaut mal, die Ayah ist auch sehr interessant in dem Sinne, dass Allah nicht sagt, ihr Sündiger kehrt alle reumütig zu Allah zurück, sondern es heißt, wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr Gläubigen. Also auch der Gläubige, denn kein Gläubiger auf dieser Welt kann von sich behaupten, dass er nicht irgendwo nötig hätte, wegen irgendeiner Sünde, und sei es auch nur die Sünde der Vernachlässigung, die Sünde des Nicht-Genugtuns, wenn ihr so möchtet, dass wir nicht deswegen alle notwendig haben, Allah gegenüber reuig zurückzukehren. Und Allah verspricht, auf dass es euch wohl ergehen möge. Ja, das ist also wieder eine weitere Eigenschaft von den Muflihin, denen es wohl ergeht. In dieser ganzen Aya also merken wir, wie Allah die gläubigen Frauen und die gläubigen Männer auch schützt, ja, dass man auch den eigenen Wert erkennt, dass man sich nicht in den Augen anderer sucht. Ja, hat er mich jetzt gesehen? Bin ich gesehen worden? Und sich extra schmückt und so gibt und präsentiert, dass man gesehen wird, dass man darüber steht, dass man das nicht nötig hat, den eigenen Wert erkennt. Und dafür danken wir Allah aufrichtig. Und nochmal, ja, das ist ein kurzer Kurs hier. Über dieses Thema gibt es viele Einzelheiten, verschiedene Meinungen, aber die unterste Grenze, und da sind wir uns alle einig, die unterste Grenze ist, dass Hijab ein Thema im Islam ist. Die Grenzen wurden in dieser Ayah nochmal gesagt, über den Kopf, über die Brust, das ist auf jeden Fall klar, da gibt es gar keine Diskussion. Und dass Allah etwas, was da Hijab heißt, von uns möchte, also diese Art und Weise, sich islamisch würdevoll zu kleiden, das ist auf jeden Fall klar. Dass wir da also in die Richtung etwas tun müssen oder versuchen müssen wenigstens, wir versuchen alle nur, wer kann schon behaupten, dass er etwas geschafft hat, aber sich zu bemühen in eine Richtung, das ist auf jeden Fall klar, und dass das ein Phänomen im Islam ist, das ist auch ganz klar, und das möge uns jetzt genügen. Ein weiteres Mittel, die Unzucht, Sinne aus der Gesellschaft, ja, soweit es geht, herauszuhalten oder zu vermeiden, ist, dass die Heirat sehr ermutigt wird. Und verheiratet die noch ledigen Männer und Frauen unter euch und die Rechtschaffenen von euren Sklaven und euren Sklavinnen. Wenn sie arm sind, wird Allah sie durch seine Huld reich machen. Allah ist allumfassend und allwissend. Ja, und die in vielen Ländern ist das so, in vielen Gesellschaften ist es so, dass oft nicht geheiratet wird wegen Mangel an Mitteln, einfach um zu heiraten. Natürlich muss schon eine gewisse Fähigkeit sein, da sein, die Verantwortung, die Ehe mit sich bringt, zu übernehmen. Aber darüber hinaus, am Anfang des Lebens, wenn man eine neue Familie gründet, ist es halt meistens so, dass noch nicht so viele Mittel da sind. Aber Allah versorgt dann, indem man Kinder bekommt, die Familie wächst, wird auch die Versorgung dann mehr, wenn die Bemühung da ist. Und das soll einen nicht jetzt absolut demotivieren, dass man gar nicht mehr heiratet und dann vielleicht mit unerlaubten Mitteln Befriedigung einfach sucht, und sich diese dann übel in der Gesellschaft ausbreiten, dann ist die Ehe dann eher lieber doch, dazu wird eher motiviert und auch Hoffnung gemacht, dass wenn sie arm sind, Allah wird sie aus seiner Huld reich machen. Allah ist allumfassend und allwissend.